pretend that all these dreams make any sense without you, but that just ain't true. I thought these things would make me forget about you and me, but you're stuck in my head. I'm a loser if I lose her. You make me wanna shut it all down. still I need new shoes. Yeah, yeah. touch you to see my love. I may do more than the words can show. One thing I can tell you for sure, you know, no rain will be touching your face again. 接下来您将收听到的是英语万花筒，各国文化、世界奇观、风土民情、地道广播剧。 Your kaleidoscope to the world。 大妈，您这是？ 前面不是正拆违建的吗？我去看看。 您这街巷长都管什么呀？ 这么跟你说吧，只要是咱们街道的事儿啊，我都管。 那您可辛苦了。 嗨，不辛苦，其实啊，靠我一个人也不成，还得老街坊们帮衬着才行。 大妈您放心，全力支持。 大妈，您说这小店都关了，以后买个酱油醋的可就不方便了。 这个你们放心，咱们街道啊都规划好了，这居委会边上啊就是咱们的生活中心，那儿的生活物品呀、啊、一应俱全，而且还物美价廉呢。到时候啊，街道还要绿化美化，你们呢就请好吧。 这下咱们小区可就漂亮了。 疏解整治促提升，和谐宜居新北京。Radio 774，声音在耳边，世界在心里。北京万语广播，聆听资讯，分享优质生活。 Feel that way again.